Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannung lösen und so wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel deine Familie, zur Verfügung hast. Los geht es mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es zum Tipp Nummer 1 aus der Reihe, wie du Änderungen in deinem Leben erfolgreich umsetzt. Letzte Woche hatten wir den Überblick zu den Top 4 Themen. Ich wiederhole ganz kurz nochmal. Tipp Nummer 1 ist eine Entscheidung treffen. Tipp Nummer 2 ist die Dringlichkeit, die Notwendigkeit der Änderung definieren. Tipp Nummer 3 ist die praxiserprobte Strategie bei der Umsetzung. Und der vierte Tipp, suche dir einen Begleiter, suche dir einen Coach. Wie aber schon gesagt, kommen wir heute direkt zum ersten Tipp. Und zwar geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Das mag sich banal anhören, aber es ist der absolute Grundsatz. Es ist der absolute Start. Und zwar geht es nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, nicht nur darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, bewusst eine Entscheidung zu treffen. Denn in der heutigen Zeit, wo wir viele Sachen gleichzeitig machen, wo wir eine Flut von Informationen auf uns einflussen, machen wir viele Dinge einfach so aus dem Unterbewusstsein heraus oder parallel, das heißt nicht aus dem Bewusstsein. Wir treffen nicht bewusst Entscheidungen und wir machen Sachen nicht bewusst, sodass wir uns nachher an manche Sachen gar nicht mehr dran erinnern können oder gar nicht mehr genau dran erinnern können. Das heißt, das Entscheidende dafür ist jetzt wirklich, dass du dir bewusst eine Entscheidung triffst, dass du bewusst eine Entscheidung triffst. Warum ist das so wichtig? Denn für die Umsetzung allein, wir sind nicht gleich im Unterbewusstsein drin. Zum Beispiel wie beim Autofahren. Am Anfang war alles furchtbar kompliziert. Man musste kuppeln, schalten. Jeder Handgriff musste aktiv gemacht werden. Und heute machst du das aus dem Unterbewusstsein. Ist dir das auch schon mal passiert? Du fährst zum Beispiel von deinem Arbeitsplatz nach Hause und wenn du zu Hause angekommen bist, kannst du dich gar nicht mehr so wirklich erinnern, wie du überhaupt angekommen bist. Das heißt, wie du gefahren bist, wie war der Verkehr, war viel los, war wenig los, waren viele Autos auf der Straße, hast du viele Autos überholt, bist du langsam gefahren, bist du schnell gefahren? Denn das ist so einstudiert, dass es das Unterbewusstsein schon übernommen hat. Und das genau ist, wenn wir eine neue Entscheidung treffen, wenn wir etwas ändern wollen, das genau ist am Anfang nicht der Fall, wie beim Autofahren auch. Jeder Handgriff musste ganz bewusst gemacht werden. Und da dies bei den Änderungen notwendig ist, deswegen müssen wir uns auch die Entscheidung bewusst treffen, da wir Stück für Stück sozusagen am Anfang ein Stück arbeiten müssen. Wenn du deine Routine, deine täglichen Sachen umstellen willst, dann machst du das nicht eins oder zwei Tage, änderst irgendwas und dann läuft das ganz von alleine mit und du musst daran nicht mehr denken, sondern das braucht etwas länger. Und aus diesem Grund müssen wir eine bewusste Entscheidung treffen und was dort sehr hilft, wie du die bewusste Entscheidung triffst, beziehungsweise wie du dann in die Umsetzung der bewussten Entscheidung kommst, ist die Sache einmal aufschreiben, einmal sichtbar machen. Nehmen wir zum Beispiel den Punkt, ich habe die Entscheidung getroffen, jeden Tag 10 Minuten Frühsport zu machen, beziehungsweise mich jeden Morgen 10 Minuten zu bewegen. Das kann draußen in der Natur sein, das kann aber auch in deiner Wohnung sein, dass du ein bisschen Gymnastik machst, dass du diverse Übungen, Yoga-Übungen oder sonstiges machst. Es geht nicht darum, was. Der Ablaufplan ist immer der gleiche, für was du auch umsetzen willst. Das heißt, schreibe dir auf, dass du die Entscheidung getroffen hast, eine Änderung zu machen. Schreibe sie dir jeden Morgen auf, idealerweise. Wenn du sie aufgeschrieben hast, hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du dir diesen Zettel dorthin hängst, den du auch morgen siehst. Denn öfters ist der Fall, gerade wenn es um die Morgenroutine geht, dass wir noch müde sind, dass wir mit dem Kopf, dass der Kopf noch nicht so richtig wach ist und dass wir dann den üblichen Ablauf aus dem Unterbewusstsein gehen, dann gehen wir vor dem Haus, vor das Haus sind schon angezogen, schon bereit, sitzen im Auto auf dem Weg zur Arbeit und dann erinnern wir uns daran, wir wollten ja Morgensport machen. Aber jetzt hatten wir es schon vergessen, weil es noch nicht in dieser Routine da war. Von daher, schreib es dir auf einen Zettel und klebe diesen Zettel dorthin, wo du weißt, dass du auf jeden Fall drauf guckst. Das kann morgen zum Beispiel der Spiegel im Bad sein. Wenn du in das Bad gehst, dir die Zähne putzt, wir gucken automatisch immer in den Spiegel. Das ist ein Reflex von unserem Körper. Du wirst vielleicht wissen, an jedem Spiegel, dem man vorbeigeht, an vielen Spiegeln, dem man vorbeigeht, guckt man automatisch in den Spiegel. Und genauso ist es morgen. Selbst wenn man dann noch nicht so wach ist und noch nicht alles ganz genau sieht, die Zahnbürste in der Hand gerade ausgeguckt und du siehst dann einen gelben Post-it-Aufkleber, dann wird dein Kopf sofort sagen, was ist das? Ein Post-it-Aufkleber direkt auf dem Spiegel, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja anders als sonst, vor allen Dingen, das ist anders als sonst und wird gucken, was da geschrieben steht. Das heißt, schreib es dir auf, klebe es dorthin, denn oft hängt es bei der Umsetzung noch nicht mal so daran, dass wir es nicht umsetzen wollen, sondern dass wir es einfach schlichtweg vergessen, weil wir aus dem Bewusstsein und nicht aus dem Unterbewusstsein heraus handeln. Wenn wir das einige Male gemacht haben, dann kommt das in das Unterbewusstsein. Wir denken automatisch daran, aber am Anfang kommen wir aus dem Bewusstsein. Das war der Punkt Nummer 1. Mache dir einen Post-it-Aufkleber. Punkt Nummer 2, den du auch gerne dazu nehmen kannst, ist, wenn du den Post-it-Aufkleber hast, bevor du beginnst mit den Übungen, schreibe es dir jeden Morgen wieder auf, was du machst. Schreibe dir einen ganzen Satz hin, dass du jeden Morgen 10 Minuten Morgensport machst. Und dann beginne mit den Übungen. Denn wenn du das immer wieder aufschreibst, machst du deinem Kopf immer wieder bewusst, dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast und dass du diese Entscheidung direkt jetzt auch ausführst. Das hilft deinem Kopf immens, vor allen Dingen, wenn du Tipp 1 mit 2 kombinierst. Das heißt, wenn du den Post-it-Aufkleber hast und wenn du das dann täglich morgens aufschreibst. Das hilft dem Kopf sehr, alles schneller in das Unterbewusstsein bekommen. Und wenn du das erstmal in das Unterbewusstsein hast, hast du A, den Vorteil, dass du es nicht mehr vergisst und B, hast du auch den Vorteil, dass du dich nicht mehr so überwinden musst, wenn du mal keine Lust hast. Denn das, was aus dem Unterbewusstsein kommt, ist wie eine Art Automatismus. Und dieser Automatismus, der fragt dann, der Kopf wird dann nicht gefragt, hast du Lust heute oder möchtest du heute oder nicht, sondern du machst es einfach, du startest einfach damit. Als Vergleich zum Beispiel Zähneputzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute gerne Zähne putzen, aber wir vergessen Zähneputzen in der Morgenroutine mit dem Automatismus, den wir haben, vergessen wir nie mehr. Und wir stellen uns dann auch nicht die Frage, macht das jetzt Spaß, Zähne zu putzen? Möchten wir jetzt Zähne putzen? Sondern das ist in dem Automatismus drin, Zähne putzen. Und wenn du das so mit dem Morgensport hinkommst, wird es dir auch viel, viel leichter fallen, wenn du einmal keine Lust hast, diesen Morgensport auszuführen, wenn er erstmal in dem Unterbewusstsein drin ist. Wie immer, versuche es einmal aus, spielerisch, versuche einen Punkt nach dem anderen durchzusetzen. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich im Einwochenrhythmus den Podcast immer hochstelle, dass du auch genügend Zeit hast, das auszuprobieren. Denn wenn ich jetzt dir alle 4 oder 5 Tipps nennen würde und du würdest sie parallel ausprobieren zu wollen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass dein Kopf komplett überfordert ist, dass du mal an den einen Tipp denkst, dass du mal das eine machst, mal das andere, dass du es dann wieder vergisst und dass dein Kopf zum Schluss so frustriert ist, dass du keinen dieser Tipps ausführen wirst. Welcher Tipp am besten für dich wirkt, wirst du am Ende von der Reihe sehen. Bleib dabei, dass du alle Tipps genau verstehst und vor allen Dingen auch, wie du das am einfachsten umsetzt. Aber zu Beginn ist es wichtig, dass du deinem Kopf einmal eine faire Chance gibst. Versuch es einmal aus. Es ist nicht viel Aufwand, gerade die Aufkleber, die Post-it zu schreiben. Es geht da nur um ein paar Sekunden, maximal ein paar Minuten. Die Änderung, die du durchführen willst, such dir auch eine aus, die nicht so lange ist. Sage jetzt nicht, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Sport direkt vor oder nach der Arbeit. Suche dir etwas Kleines, was du ohne viel Zeitaufwand durchführen kannst. Es geht nicht so darum, was du am Anfang änderst, sondern dass du was änderst, dass du in diesen Prozess gewöhnt bekommst, dass der Kopf den Prozess gewöhnt bekommt, wie du eine Änderung in dein Leben bringst, um erfolgreicher und glücklicher zu sein und diese dann immer mit anderen Inhalten wiederholst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Ich freue mich, dich auch nächste Woche dann wieder begrüßen zu dürfen. Nächste Woche geht es um den Punkt Dringlichkeit definieren. Wieso, weshalb und warum solltest du die Dringlichkeit definieren und was bringt dir das in deinem Fortschritt, in deinem schnelleren Fortschritt, wenn du dies tust? Ich freue mich nächste Woche wieder auf dich, dein Stressminimierer Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann nimm dir bitte 2 Minuten Zeit und bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreieres Leben für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir, dein Stressminimierer Björn Uhrig.